make a Alter, spitz mal die Ohren. Ich war 10 Jahre weg, ich hab mein Mikro verloren. Doch jetzt bin ich zurück, weil ich Bock hab auf Mucke. Mach die Beats so wie früher, weil ich Bock hab auf Mucke. Ihr habt genug rumgeheult, genug Auto, YouTube, hab ihn auf Gangster gemacht und mit.